Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein festes Thema. Das Thema heißt Mama-Söhnchen. Ich möchte sehr gerne natürlich mit Mama-Söhnchen, mit Männern reden, die von sich aus sagen, ja, ich bin ein Mama-Söhnchen, meine Mama ist die Größte auf der Welt und für die tue ich alles. Ich möchte mit Männern reden, die sagen, ja, ich war mal ein Mama-Söhnchen oder bin es immer noch, aber ich fühle mich nicht mehr so ganz wohl in der Rolle. Und mit euch Frauen oder mit euch Partnern von Mamasöhnchen, die ihr vielleicht ständig zu spüren bekommt, dass ihr die Nummer 2 seid und die Nummer 1 ist die Mama. Also Thema Mamasöhnchen heute Nacht hier bei uns, bei Domian. Wenn ihr mit mir reden wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin ist die Sandra und die ist 33 Jahre. Guten Morgen. Hi Domian. Hallo Sandra, hast du ein Muttersöhnchen? Nein, ich habe einen Bruder. Ein Bruder. Der ist 24 Jahre alt. Aha. Der ist ein Muttersöhnchen. Du guck, wir sind fast 9 Jahre auseinander. Ja. Und unsere Mutter hat uns beide eigentlich sehr verwöhnt. Ihr seid die beiden einzigen Kinder. Ja. Mhm. Erstmal war ich ja fast 9 Jahre Einzelkind und danach kam er. Mhm. Da war ich auch lange eifersüchtig, aber das gab sich dann. Und dann ist er heute halt 24 und die macht ihm alles. Er wohnt auch noch zu Hause bei dir? Nein, nein, nein, wir haben beide eigene Wohnung. Ja. Aber trotzdem wäscht ihm die Wäsche und er hat jetzt eine Lehre gemacht. Mhm. Und ist jetzt arbeitslos seit 3 Monaten. Ja. Also du sagst, sie macht seine Wäsche. Ja. Sag mal noch ein paar Beispiele, wie und wo sie ihn betuttelt und wo er sich auch gerne betutteln lässt vielleicht von ihr. Immer. Er ist, putzt sie die Wohnung. Er ist seit 2 Jahren dabei, den Führerschein zu machen. Mhm. Weil wenn er sie anruft, fährt sie ihn. Ach so, sie ist auch Chauffeurin für ihn. Ja. Das heißt, er braucht gar nicht selbst fahren, die Mama fährt ihn schon. Also wenn er nachts um 2 oder so irgendwo anruft, Mama, ich komme hier nicht weg. Dann kommt die Mama mitten in der Nacht, egal wo er ist. Ja. Also, die Mama ist Chauffeurin. Die Mama ist Wäschemeisterin, die macht die Wäsche. Putzt die Mutter auch die Wohnung? Nein. Wer denn? Weil er ist Messi. Achso, das ist ein neues Problem. Da darf sie auch nicht rein. Also, Messi heißt, er ist ganz unordentlich und ja. Kriegt sein Chaos nicht geregelt. Ja. Er hat eine Wohnung und da... Zurzeit ist er wieder relativ ordentlich, also er ist auch ausgezogen, also ich bin ausgezogen mit 20. Mhm. Gut, das ist ein anderes Problem mit dem Messitum. Wie sieht's denn aus mit Freundinnen? Hat er eine? Will die Mama das? Darf er das? Das ist so, ja, hat er schon. Also ist eigentlich so da sehr frei orientiert, ja. Und da ist die Mutter auch nicht? Keinen Einfluss drauf. Und ist sie nicht eifersüchtig? Nein, da hat sie auch... keine Ansprache drauf. Ja, jetzt hast du dich als Schwester zu dem Thema bei mir gemeldet. Mhm. Ist das so, dass dich das auch ärgert oder provoziert geradezu, wenn du das so siehst bei euch in der Familie? Mhm. Wir sind ja auch jetzt gerade so weit, dass er auch selber sagt, ich möchte das nicht mehr. Mhm. Mhm. Ich möchte das nicht mehr. Ich habe jetzt meine Lehre gemacht als ein handwerklicher Beruf. Mhm. Und ich möchte jetzt weggehen. Ich möchte diese ganze Tutelei nicht mehr haben. Mhm. Und wir sind halt, wie gesagt, Geschwister. Wir sind nicht immer so eng, aber zurzeit gerade. Und jetzt ist er seit 3 Monaten arbeitslos und sagt aber, hilf mir doch. Ne? Ich möchte jetzt irgendwo eine Anstellung finden. Und er hat einen Job. Und das er sagt zu dir, hilf mir doch? Einen handwerklichen Job gelernt. Er sagt zu dir, hilf mir doch? Den handwerklichen Job zu finden. Ja, jetzt kommt der vielleicht vom Regen in die Traufe, von der Mama weg und wendet sich an die ältere Schwester. Ganz im Gegenteil. Weil ich ein Internetfreak bin und im Internet vielleicht ein bisschen bei der Jobbörse helfen kann. Ah ja, ich verstehe. So. Also, Sandra hat ein Muttersöhnchen zum Bruder und der entwickelt sich so ein bisschen weg von der Mama jetzt. Der möchte weg. Möchte weg. Dann wünschen wir ihm, dass er das schafft. Du wünschst ihm von mir, bestellst schöne Grüße von mir. denke ich auch. Und drück mir die Daumen, dass er es schafft. Alles Gute. Tschüss. Mama-Söhnchen ist unser Thema. 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Jetzt bin ich verbunden mit, wieder mit einer Frau, mit Nadine. 23 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Lumian. So, du auch zu dem Thema. Warum? Ja, mein Ex-Mann ist ein Mama-Söhnchen gewesen. Oder ist er vielleicht immer noch? Ah. Also du warst schon verheiratet mit jungen Jahren? Richtig. Ja. Wie lange wart ihr verheiratet? 3 Monate. 3 Monate nur? Ja. Seit wann bist du jetzt wieder getrennt? Also geschieden bin ich dieses Jahr im März. Das ging also relativ schnell mit der Scheidung. Weil wir noch nicht lange verheiratet waren. Aber getrennt schon ein bisschen länger? Seit Dezember, die letzten Jahre. Seit Dezember. Und ihr wart nur 3 Monate verheiratet? Richtig. Hat das damit zu tun, dass er so ein mutterfixierter Mann war oder ist? Ja, richtig. Wie alt ist er? 31. 31 schon? Mhm. Erzähl mal, wie sich das so bemerkbar gemacht hat mit dem... Ja, also meine Schwiegermutter ist, muss ich sagen, etwas älter. Also die war schon 65 Jahre alt. Mhm. Und als ich sie kennenlernte, war das gleich schon so. Die ersten Fragen waren, was macht deine Mutter beruflich und was dein Vater beruflich? Mhm. Mhm. Und musterte mich also immer von oben bis unten. Und nach dem ersten Treffen war schon klar, sie konnte mich auf den Tod nicht aufstehen, weil ich bin ja sehr temperamentvoll, sehr lebenslustig und das hat ihr schon nicht gepasst. Außerdem habe ich gearbeitet, das hat ihr auch nicht gepasst. Achso, du sollst brav dann zu Hause sitzen. Genau, zu Hause sitzen, meinen damaligen Freund also verpflegen und kochen für ihn und das habe ich dann nicht getan. Meine Devise war immer, ich arbeite 8 Stunden, dann kann er auch. Also beim ersten Mal quasi schon durchgefallen, als ihr euch gesehen habt. Richtig. Wie lange warst du denn mit deinem Ex-Mann zusammen, bis ihr geheiratet habt? 1,5 Jahre. 1,5 Jahre. In diesen 1,5 Jahren hat sich auch keine Annäherung vollzogen zwischen dir und der Schwiegermutter? Auch ganz im Gegenteil. Welche Konflikte gab es denn da? Also Konflikte waren, mein Ex-Mann und ich, wir haben uns dann tätowieren lassen. Er wollte das schon immer haben, hat sich aber nie getraut und ich habe ihn dann einfach mitgeschliffen. Und irgendwann hat dann seine Mutter das gemerkt, dass er tätowiert ist. Wo war er denn tätowiert? Am Oberarm. Am Oberarm. Ja, und da sah sie dann, dass das T-Shirt hochgerutscht war und knibbelte dann erstmal ganz an ihm rum, weil sie erst dachte, das wäre wohl so, ja, entweder Farbe oder nur aufgeklebt und dann wurde sie also recht ruppig, nachdem sie merkte, dass er also tätowiert war. Und dann kam dann der einzig mögliche Kommentar, es kann ja nur von der da drüben kommen. Ich saß ja also gegenüber. Von der da drüben? Von der da drüben, ja. Hört man auch nicht gerne, wenn man am Tisch sitzt, ne? Und na, natürlich. So von der Schwiegermutter ins Spiel tituliert wird, ne? Ja, richtig. Ja, und beim ersten Mal, muss ich noch dazu sagen, haben wir dann, als ich sie kennenlernte, Mittag gegessen. Hm. Und dann saß mein Mann neben mir und sie erzählte ihm dann, denk dran, mein Sohn, Messer links, Gabel rechts. Und da bin ich also schon fast vom Schuh gefallen. Einem 31-jährigen Mann. Ja, genau. Habt ihr denn in diesen 1,5 Jahren, wo ihr miteinander, wo ihr zusammen wart, bevor ihr geheiratet habt, viel Kontakt mit der Schwiegermutter gehabt, also dass ihr euch zu dritt getroffen habt? Ich habe mich irgendwann total abgekapselt. Mhm. Also es ging auch nicht mehr. Hat sie denn auch in Anwesenheit deines damaligen Freundes dich angefahren, dich beschimpft? Ja. Oder? Das ja. Wie hat er sich denn dann verhalten? Ja, zu Hause hat er dann sich aufgeregt und große Töne gespuckt, auch bei meinen Eltern. Mhm. Aber seiner Mutter gegenüber konnte er gar nichts sagen. Also er hat sich das immer still angehört und also immer, sagen wir mal, aber und so hat sich gar nicht gewehrt. Gab es denn auch noch einen Schwiegervater? Ja, den gab's. Der hat aber keine große Rolle gespielt und er stand im Hintergrund. Ja, genau. Also finanzielle Dinge machte alles meine Schwiegermutter. Mhm. Sie war also, sie hatte die Hosen an, das merkte man auch. Wie man das so sagt, ne? Ja, mein Schwiegervater war dann ganz untergegangen irgendwann mal. Nun wart ihr Armen nur 3 Monate verheiratet. Richtig. Wieso hast du denn überhaupt bist du dieses Wagnis eingegangen, ihn zu heiraten, wo dieser Schwiegermutter-Drache in Anführungszeichen da so im Hintergrund schwebt und du schon mitbekommen hast, dass dein Mann oder dein Freund nicht auf deiner Seite auch steht? Ja, das im Endeffekt hat er ja auf meiner Seite gestanden. Also er hat ja immer versucht, mich in Schutz zu nehmen. Mhm. Außerdem gibt es ja einen schönen Spruch, das heißt, Liebe macht blind und doof. Blind im und Endeffekt, doof, ja. Ja, blind und doof. Ja. Weil ich habe das einfach im ersten Moment gar nicht wahrhaben wollen. Ja. Na, nach der Hochzeit wurde es also schlimmer. Wie ist es denn dann, ich meine, es muss ja dann sehr schnell eskaliert sein, wenn man nach 3 Monaten wieder sagt, was war der Punkt, gab es ein Ereignis, wo du gesagt hast, jetzt ist es schon, ich kann das nicht. Ja, er ist fremdgegangen. Er ist fremdgegangen, aber da hat die Mama ja direkt nichts mit zu tun. Ja, also sie hat ihm immer gesagt, such dir doch eine andere, also sie hat uns auch schon gratuliert mit den Worten, na jetzt bist du ja schon wieder verheiratet, also er war schon mal verheiratet gewesen. Mhm, die hat es also auch herrlich aus dem rausgeekelt. Das habe ich aber erst viel, viel später erfahren. Und diese neue Freundin von meinem Ex-Mann, sie ist also das Bild, was meine Schwiegermutter haben wollte. Ach so, das heißt, sie hat ihn sogar animiert zum Fremdgehen, obwohl ihr noch verheiratet war. Richtig. Das heißt, sie wusste davon, dass da sich was Neues anbahnt. Richtig. Woher weißt du das alles, dass es so war, dass sie gesagt hat, hier, mach es ruhig? Das hat mir letzten Endes dann sein älterer Bruder erzählt, mit dem habe ich noch Das ist ja krass. Das ist ja, sie wusste also davon. Und frisch verheiratet und die Schwiegermutter animiert ihren Sohn, quasi deine Schwiegermutter, ihren Sohn, fremd zu gehen, ja, richtig, weil da eine Frau vielleicht auf ihn wartet, die so ist, wie sie sich das vorstellt. Ja, genau, das war also, sie hieß also schon Agathe, war also 25 Jahre alt und war das krasseste Gegenteil von mir. Also super häuslich und hat ihm wirklich den, auf Deutsch, den Arsch hinterhergetragen. Und naja, als nach der Scheidung hatte sich mein Ex-Mann dann nochmal gemeldet. Ja. Und wir haben keinen Regenkontakt. Wenn wir uns auf der Straße sehen, grüßen wir uns mittlerweile wieder. Und irgendwann kam er dann wieder angekrochen und sagte, es täte ihm ja so super leid und das Häusliche würde ihm ja auch nicht gefallen, wenn ich dann wieder zurückkommen würde. Ach, mhm. Das wagt er sich dann noch? Das hat er sich dann noch gewagt, aber ja, da gibt es keine Diskussion bei dir, gar nichts? Nein, gar nicht. Das hat sich erledigt. Habt ihr eigentlich irgendwie im Haus oder ganz nah mit der Schwiegermutter zusammen gewohnt? Ja, auch? Sie wohnte im gleichen Dorf, 3 oder 4 Straßen weiter, also 150 Meter Luftlinie. Mhm. Eine Frage nochmal zurück zu eurer Hochzeit. Ja? Die wollte ja eigentlich nicht, dass ihr Sohn dich heiratet. Um Gottes Willen, als mein Ex-Mann ja sagte, dass wir heiraten, habe ich das Gefühl gehabt, ich müsste ihr einen Stuhl bringen oder Herztabletten. Also sie war überhaupt nicht einverstanden, hat sich auch an nichts beteiligt. Ich wollte sagen, demzufolge muss doch dann das Hochzeitsfest, das ja eigentlich ein schönes und besonderes Fest ist, nicht so das Tollste für euch gewesen sein. Nein, überhaupt nicht. Also sie hat sämtliche dummen Kommentare von sich gegeben, hat mir dann noch vorgeschrieben, wie wir unsere Hochzeitstorte anzuschneiden haben oder was ich denn tragen sollte auf der Hochzeit oder was er denn vor allen Dingen tragen sollte. Und das war so das heilige Desaster. Sie sind auch sehr früh abgehauen. Gab es denn ein großes Fest mit vielen Leuten? Ja. Aber die Stimmung war dann doch wahrscheinlich sehr getrübt, ne? Ja, sie wurde besser, als meine Schwiegermutter weg war. Also, dann hast du eine harte Zeit hinter dir, ne? Das kann man wohl laut sagen. Und ich hoffe, du bist jetzt gewappnet vor Muttersöhnchen. Oh ja. Dass du in deinen jungen Jahren jetzt mit 23 nicht nochmal auf ein Muttersöhnchen reinfällst. Nee, nie wieder. Das möchte ich auch nicht mehr haben. Weil irgendwie muss man sich ja als Frau dann auch ein bisschen an die eigene Nase fassen. Warum bin ich auf so einen abgefahren? Ja, genau. Ne? Da muss ja auch bei einem selbst, seine Frau denn selbst, irgendwie muss man ja vielleicht auch nach den Gründen suchen. Ja, richtig. Ne? Aber dir passiert es auf keinen Fall nochmal. Nee, nie wieder. Das wünsche ich dir. Tschüss Nadine, alles Gute. Tschüss Domian. Tschüss. Jetzt habe ich einen Mann. Jetzt bin ich aber gespannt, was der sagt. Einen jungen Mann, der Tommy heißt. Ja, Toni ist mein Name. Tommy. Toni, ja. Ach, mit N, Toni. Genau. Ach so. Ja, ich bin 23 und ich bin Muttersöhnchen vom Beruf, würde ich sagen. Du bist bekennendes Muttersöhnchen. Ja, und stolz drauf. Und sogar stolz drauf. So, ja, dann muss ich, glaube ich, gar nicht so viel fragen. Dann kann ich einfach mal so aus dem Hut zaubern. Ich gehe davon aus, dass du bei der Mama noch wohnst. Nein, bis Anfang des Monats nicht. Was? Bis Anfang des Monats? Ja, aber das hat einen anderen Hintergrund. Meine Eltern sind in eine andere Stadt gezogen, in der Nähe, und ich bin hier geblieben und habe hier von meinen Eltern jetzt eine Wohnung finanziert bekommen. Achso, also seit einem Monat lebst du erst allein. Ja, ist aber ganz schön schwer. Wie weit wohnen die jetzt entfernt, deine Eltern? Also 40 Kilometer. Aber Mama kommt 3 bis 4 Mal die Woche vorbei. Das ist ja schon eine harte Zeit, die 4 Wochen, ne? Ja, ist schon ungewohnt. Gut, dann liege ich jetzt ein bisschen falsch in meinen ganzen Vermutungen, da ihr nicht zusammen so richtig wohnt. Aber sie kommt 4 Mal vorbei in der Woche. Was macht sie denn alles für dich? Also das fängt beim Wäschewaschen an, Trocknen, Putzen, kocht mir das Essen, wenn sie hier ist. Mhm. Kocht wahrscheinlich auch vor, damit der Junge für die nächsten Tage dann was hat. Ja, heute hat sie auch wieder was Leckeres mitgebracht. Siehst du, man kann es dann auch einfrieren vielleicht oder so, ne? Ja. Also putzen, kochen, waschen. Ja, und dann... Was noch? Ja, also... Meine Miete zahlen sie halt für die Wohnung und ein Auto und was ich alles haben will. Ach, das wird ja immer doller. Also die Miete zahlen die Eltern oder die Mutter arrangiert das hauptsächlich? Ja, ich arbeite ja gar nicht. Also ich bin im Moment arbeitslos. Ah, wie teuer ist denn die Miete für die Wohnung? Boah, die kostet jetzt 1200 Mark. Ist aber eine Stange Geld, ne? Ja, ist eine anständige. Ist das eine große Wohnung? Ja, so, ja, was heißt groß? Wie viel Quadratmeter denn? Das sind 82. Ja, das ist schon sehr groß für jemanden alleine. Ja, allein schon. Vor allem für jemanden, der nicht arbeitet und keine Knete hat, ist das verdammt viel. Ja, halt. Also dein Vater lebt auch noch? Ja, das stimmt. Aber du bist mehr fixiert auf die Mutter. Ja, richtig. Also bei uns hatte auch meine Mami die Hosen an und der Vater hält sich da ein bisschen raus. Bist du Einzelkind? Ja. Ja. Also die Miete zahlt sie auch noch. Ja. Oder also zahlen deine Eltern? Das zahlen die Eltern zusammen, aber der Rest kommt alles von Mama. Und die Eltern oder die Mama zahlt auch das Auto? Du hast auch noch ein Auto? Ja, ich hab zum 18. Geburtstag, also meinen Eltern geht's finanziell ziemlich gut, einen Porsche geschenkt gekriegt. Na, das darf jetzt nicht wahr sein. Doch, es war. Du hast einen Porsche geschenkt bekommen? Ja. Gar einen gebrauchten, hoffe ich. Ja, ja, das war jetzt ein gebrauchter, aber... 911er. Wie bitte? 911. Oh man, ertappt. Gut, also einen 911er zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ja, und naja, und den kann man sich natürlich als Arbeitsloser so finanziell sonst nicht so leisten. Wieso bist du denn arbeitslos mit deinen 23 Jahren? Ja, also ich habe meine Lehre abgeschlossen. Als und was? Im Moment genieße ich ein bisschen das, was ich alles habe. Achso, du hast die Lehre abgeschlossen als was? Ich habe gelernt Hotelfachmann. Hotelfachmann. Ja. Das heißt, du könntest durchaus arbeiten, ja, aber Jobs sind ja genügend frei, aber... Ja. Du machst ja im Moment ein schönes Leben. Ja, eben. Ne? Die man Eltern, ist ja noch jung. Man ist noch jung, ja. Wie ist es denn bei dir? Ist ja wirklich wie im Bilderbuch, was du da beschreibst. Naja, ich habe schon 3 Jahre gearbeitet. Ne? Ja, ja. Ich bin Lehre. Jetzt ist erstmal Schluss. Was ist denn mit Thema Frauen? Da muss ich sagen, da spricht meine Mutter auch immer ein kleines Wörtchen mit. Oh. Also ich suche mir schon meine Frauen selber aus, aber meine Mutter sagt mir dann, ja, die ist nichts für dich oder die ist was für dich. Mhm. Zum Beispiel meine letzte Freundin, die wollte oder konnte überhaupt nicht kochen und das hat meiner Mutter natürlich überhaupt nicht gepasst. Ja, aber du kannst doch wahrscheinlich gut kochen, oder? Ich kann schon, ja. Aber wie gesagt, also zu Hause habe ich das immer machen lassen. Wie lange warst du jetzt mit einem Mädel zusammen? Na, also die letzten 3-4 Jahre war es eher so kurze, geringe Zeiten und Also länger als 2 Jahre habe ich es noch nie ausgehalten. Dann immerhin. Also die 2-jährige Beziehung, die hat deine Mutter dann akzeptiert. Ja, die hat sie akzeptiert. Da war ja noch jünger. Da warst du jünger. Aber ist es so, wenn du jetzt eine Frau kennenlernst, irgendwie, dann musst du sie eigentlich schon mal deiner Mutter vorstellen. Ja, sicher. Aber, sicher. Und das geht doch sehr schnell, machst du das. Ja, also, und du wie bist, gesagt, da meine Mutter so oft hier ist, ergibt sich das dann so. Ja, eben. Sie hat ja einen eigenen Schlüssel für die Wohnung, kann jederzeit reinkommen. Und, du legst auch sehr viel Wert auf ihr Urteil. Ja. Und würdest du denn auch eine Frau sofort wieder verlassen, wenn sie sagt, nee, Toni, die ist es nicht, aus den und den Gründen? Nee, das würde ich nicht tun. Das würdest du nicht tun? Nee. Aber sie hätte schon einen gewissen Einfluss, wenn sie das auch begründen könnte, Also sie sagt ihre Meinung und ich akzeptiere das auch und ich will auch nicht bestreiten, dass ich nicht mal eine Frau verlassen hätte, weil sie mich überzeugt hat. Weil die Mutter dich überzeugt hat. Ja, weil meine Mutter mich überzeugt hat. Also dann ist der Einfluss schon sehr groß, ne? Ja, ja, aber wie gesagt, wenn er begründet ist, dann... wenn ich jetzt zu dir sagen würde, Toni, du bist eigentlich, so wie es im Buche steht, ein rundum perfekter Waschlappen. Was würdest du dann sagen? Das kann schon gut sein, aber ich genieße die Rolle eigentlich. Du genießt die Rolle als Waschlappen. Weil ich ja nicht viel dafür tun muss. Ja. Und mir geht's ja auch ganz gut. Wie egoistisch und wie langweilig. Das ist halt typisch Einzelkind. Höre ich ab und zu oft. Ja, die Einzelkinder sind da vielleicht schon, aber du lebst wirklich wie die Made im Speck, ne? Kann man sagen. Absolut. Und du hast auch gar keine Sorge, dass das irgendwie mal für dich, für deine Entwicklung schlecht sein könnte, für deine Persönlichkeitsentwicklung? Nö, überhaupt eigentlich nicht. Ich will dir sagen, jetzt haben wir sehr locker darüber gesprochen, ich will dir sagen, wenn ich dich so privat kennenlernen würde, ne, gingen bei mir gleich alle Warnsignale an. Und dann würde ich sagen, nee, mit dem habe ich gar keinen Bock, irgendwie mich zu beschäftigen. Der hat ja überhaupt gar nichts Eigenständiges. Der sitzt, wie gesagt, wie die Made im Speck. Der lässt sich von der Mama aushalten und lässt sein Leben sogar bestimmen als 24-Jähriger und macht nicht sein eigenes Ding. Mich beeindruckt immer, wenn Menschen, auch wenn junge Leute, ihr eigenes Ding schaukeln. Aber du machst überhaupt gar nichts. Du bist ja eigentlich grenzenlos langweilig. Nö, langweilig bin ich nicht. Ich mache ja auch viel Party und so. Bloß. Ja, Party machen heißt ja noch nicht interessant sein, ne? Wie bitte? Party machen heißt ja noch nicht interessant sein. Nee, das kann sein, ja. Ja. Also, aber zu Hause mache ich mir einen Faulenz. Was hast denn du so für Freunde um dich rum? Ja, also die meisten Freunde, ich hänge den ganzen Tag halt auch im Internet rum. Also ich habe die meisten Freunde am Rechner. Wenn man das so Freunde nennen kann, ne? Ja, für mich schon. Für dich schon. Du bist ja auch nicht so anspruchsvoll, ne? Hauptsache die Knete rollt. Ja, und also der Porsche ist voll. Freunde gehen und kommen wieder. Ja. Und Junge, vielleicht gibt's irgendwann mal ein böses Erwachen, wenn die Mama nicht mehr da ist. Ja, das kann sein. Ne? Aber solange irgendein Schicksalsschlag. Und abgesehen davon, jetzt bin ich auch schon 23 und ewig wollte ich auch nicht machen. Wie lange soll denn dieses Lotterleben jetzt noch so weitergehen? Ja, also 30, 35. Doch, Ja, aber dann kannst du eine berufliche Entwicklung, kannst du dir ja dann abschminken. Ja, nee, dann wollte ich ja eh gar nichts mehr machen. Ach so, du willst dann gänzlich in den Ruhestand gehen. Also sind denn deine Eltern so? Nein, meine Lebensambition ist nicht so lange, dass ich unbedingt so lange leben möchte, weil ich einen ganz bestimmten Lebenssinn sehe. Nämlich? Also ich sag mir so, warum soll ich 15 Jahre lang Kindheit und warum soll ich dann 40 Jahre arbeiten, um dann in Rente zu gehen? Ist mir doch viel zu stressig. Ich genieße jetzt die ganze Zeit und wenn ich keine Lust mehr habe, ja. Was dann? Dann erfülle ich mir irgendeinen Traum. Nämlich? Ja, weiß ich nicht. Irgendwo runterspringen oder so. Irgendwo, aber das würde ich dann auch erst machen, wenn meine Mutter davon gegangen ist, um ihr nicht weh zu tun. Also ich erfülle mir irgendeinen Traum, heißt übersetzt aus deiner Sprache, ich bringe mich dann um. Sozusagen, aber erst wenn ich alles gehabt habe, was ich haben wollte. Und das meinst du, dass du das von der Mama finanziert bekommst alles? Nee, das bestimmt nicht. Das würde ich auch nicht so lange tun, wie meine Mutter noch lebt, weil damit würde ich ihr zu doll weh tun. Was hast du denn für einen Traum? Was möchtest du denn gerne noch erleben oder was möchtest du überhaupt gerne machen und erleben und tun? Ja, so einiges. Also ich würde schon ganz gern, also Asien ist noch eine große Leidenschaft für mich. Ich würde ganz gern nach Hongkong oder nach Japan. Na gut, das sind Reisen, die dir auch wieder deine Eltern finanzieren können, ne? Ja, das hoffe ich ja auch irgendwann mal. Willst du auch eine Frau mal haben oder Kinder? Nö. Also Frau vielleicht schon, aber Kinder muss nicht sein, die kosten nur Geld. Ich sag mir immer, entweder steht man an der Ampel auf der einen Seite mit einem Sportwagen oder auf der anderen Seite mit einem Kinderwagen. Guter Spruch. Überzeugt mich auch jetzt vollends. Ja. Mensch, Toni, also unsympathisch bist du mir vollends. Ehrlich? Ja, obwohl du eigentlich so ein ganz netter Kerl bist, so vom Erzählen, aber von der Haltung ist mir das ganz, ganz unsympathisch. Oh Mann. Ja, muss ich leider so krass sagen. Ja, das macht nichts. Ja, das macht nichts. Das höre ich nicht das erste Mal. Ja, aber ich habe diese Diskussion ja auch schon öfter geführt. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Nun gut, aber es ist dein Ding und du hast dich jetzt auch bei mir gemeldet und dich dazu bekannt und das ist ja dann auch... Ja, ich habe auch kein Problem damit. Ist ja auch dein Leben und du musst es so für dich verantworten. Ja. Danke für den Anruf. Ja, das finde ich. Wir hören. Okay, tschüss. Wir hören. Wow, das war aber heftig, was? Mann. Alexander, 44, 41, guten Morgen. Hallo. 41, ja. 41, bitte um Entschuldigung. Bisschen älter gemacht. Alexander, jetzt sag mir mal bitte mal deine Meinung eben zu Toni, den du gerade gehört hast. Ja, er hat halt einen Porsche, ich noch nicht. Der hat einen Porsche und du hast keinen Porsche. Nee. Bist du denn auch ein Mamasöhnchen? Ja, ich habe noch keine genaue Definition drüber gehört, aber sagen wir mal ja. Gut, also dann frage ich mal, deine Mutter lebt noch? Ja. Ja, du bist 41 Jahre, sagen wir nochmal. Mhm. Lebst du bei deiner Mutter, mit deiner Mutter zusammen? Im gleichen Haushalt, ja. Im gleichen Haushalt? Also im gleichen Haus, ja. Im Haus, nicht in der gleichen Wohnung? Das überschneidet sich so. Also, ja. Und lebt dein Vater auch noch? Nein. Das heißt, meine Mutter ist seit 1965 geschieden. Ja. Und mein Vater ist auch mittlerweile gestorben. Und du bist auch Einzelkind? Von meiner Mutter, ja. Ja. 41 Jahre alt und du lebst noch bei der Mutter. Sieht das dann auch so aus, wie das, was Toni gerade erzählt hat, dass deine Mutter alles für dich macht, den Haushalt? Ja gut, sie macht die Wäsche und kocht. Ich meine, das macht sie ja mehr oder weniger sowieso, ne? Für sich macht sie sowieso, ja. Für dich macht sie das nicht sowieso eigentlich. Gut, sicher. Also sie wäscht auch deine Socken? Sicher, freilich, ja. Das wäscht sie. Gehst du, arbeitest du? Nicht mehr. Was heißt nicht mehr? Naja gut, ich war 20 Jahre im Einzelhandel tätig und ich habe mich vor 2 Jahren ein bisschen zur Ruhe gesetzt sozusagen. Gerade weil meine Mutter halt auch chronisch krank ist. Und das kannst du finanziell auch dich zur Ruhe setzen mit 41 schon? Naja gut, wenn ich mir vor 2 Jahren einen Porsche gekauft hätte, da hätte ich jetzt einen, aber... Aber somit hast du das Geld jetzt, um halt auch weniger oder gar nicht mehr zu arbeiten? Ja gut, wenn der neue Markt wieder dahin kommt, wo er mal war, dann habe ich super viel Geld. Ach so, also Geld verloren an der Börse. Warst du denn in all diesen Jahren mal verheiratet oder mit einer Frau zusammen? Ich war noch nicht verheiratet, nein. Ich hatte hier und da mal eine Freundschaft, aber das war auch nie von Dauer. Mhm. Hat da die Mutter auch eine gewisse Mitschuld dran oder spielt die da eine Rolle? Ja, vielleicht im Unterbewusstsein. Aber so direkt jetzt antworte ich nicht. Hat denn deine Mutter, wenn du mal mit Frauen ich gehe mal davon aus, dass du heterosexuell bist? Ja. Ja. Wenn du mit Frauen nach Hause kamst, hat sie da eifersüchtig reagiert? Ich bin nach Hause noch nie mit einer gekommen. Ich bin da immer weg gewesen. Nie mit einer Frau nach Hause gekommen? Nee. Man denkt ja immer, sowas gibt's gar nicht. Aber gut, dass wir heute mal hier drüber reden und dann hört man, dass es das doch alles so gibt. Du bist 41 Jahre alt, du bist noch nie mit einer Frau nach Hause gekommen. Nach Hause nicht, nein. Hast du denn mit Frauen schon geschlafen? Ja, natürlich. Das aber dann immer bei den Frauen? Ja. Und dann gab es aber nie längere Beziehungen zu Frauen? Nee. Ja gut, ein paar Monate schon mal, ja. Haben diese Frauen deine Mutter kennengelernt und umgekehrt? Nein. Das heißt, du hast das verheimlicht vor deiner Mutter? Ja, Gott, man verheimlicht nicht gerade, aber es ist, die Beziehungen waren nie so gut, dass ich die meiner Mutter vorstellen wollte. Mhm. Wie hat denn, also deine Mutter geht davon aus, dass der Junge eigentlich noch nie eine Frau hatte? Ich weiß nicht, von was die ausgeht. Redet ihr denn nicht darüber? Fragt sie denn nicht? Wie, was ist denn so, willst du nicht mal eine Freundin haben? Oder bist du vielleicht schwul, wenn du keine Freundin hast? Oder redet ihr gar nicht drüber? Nee, wir reden da nicht drüber. Mhm. Das war noch nie ein Thema. Ich meine. Könntest du dir denn vorstellen, dass eine Frau dir mal so wichtig wird, dass sie wichtiger würde vielleicht als deine Mutter? Ja, natürlich. Das kannst du dir? Ja, natürlich. Vermisst du denn nicht so Zärtlichkeit und Sexualität? Gott, man vermisst so manches Mal im Leben. Ja gut, das ist so ein Spruch jetzt. Ja, Himmel, ich meine da... Hast du dich denn schon damit abgefunden, dass du vielleicht nie eine Beziehung haben wirst? Nein, gut, ich meine... Man träumt halt noch von der Traumfrau, ne? Man muss ja auch noch Träume haben. Aber es ist doch immer so die große Angst da, das könnte der Mutter nicht gefallen. Oder man tut der Mutter weh damit. Oder man verletzt sie. Ist das so? Also, ich meine, wenn ich eine Frau kennenlernen will, denke ich nicht zuerst an die Mutter. Ich meine, dass die Mutter wäre da zu allerletzt einbezogen. Ja, weißt du verstehst, das ist schon sonderbar, ist jetzt für mich, der das so hört, dass in 20 Jahren, in den letzten 20, 25 Jahren noch nie da was gelaufen ist im Richtigen, so, eigentlich. Und da denke ich schon so als laienhafter Beobachter, ob da nicht die Mama letztendlich doch in ihm regiert und vieles unterdrückt in ihm, was er sonst ohne die Mutter vielleicht machen würde. Also unterdrücken kann man nicht sagen. Mhm. Aber wie gesagt, ich hatte halt mit Beziehungen noch nie das Glück, dass die so ernst wurden, dass das zu Hause ein Thema war. Ne? Mhm. Was gibt es denn sonst für Bereiche, wo deine Mutter großen Einfluss auf dich hat? Das haben wir in der ganzen Haushaltsführung haben wir schon gehört. Frauen haben wir darüber gesprochen. Gibt es noch andere Bereiche? Nein, eigentlich nicht. Wie ist denn das, wenn du beispielsweise in Urlaub fahren willst? Fährst du alleine in Urlaub oder nimmst du die mal? Also ich bin meistens zu Hause. Mhm. Ich bin selten weg. Das heißt, du warst noch gar nicht weg die letzten 20 Jahre? Ja, doch schon mal. Ich war schon, dann mehr bei Verwandten. Mhm. Also eine richtige Reise hast du noch nie gemacht? So nach Amerika, nach Asien, nach Italien oder sowas? Nein. Wie alt ist deine Mutter eigentlich? 70. 70. Ist die noch, ganz gesund ist sie nicht, hast du gerade gesagt, ne? Nee, sie ist seit 50 Jahren Diabetiker mit entsprechenden Spätfolgen und sieht halt fast nichts mehr und so weiter und so fort. Das heißt, es steigt auch immer, die Verantwortung wird auch immer größer, dass du dich auch um deine Mutter kümmern musst. Genau, das ist auch der Grund, warum ich meine Arbeit aufgegeben habe. Und das macht es ja auch schwerer, je älter man wird und je älter dann die Mütter werden, sich von den Müttern vielleicht auch zu emanzipieren, zu befreien, ne? Wenn die Frauen alt werden, krank werden. Dann ist es ja noch schlimmer zu sagen. Steckt da halt in der Zwickmühle drin. Mhm. Ich meine, auf der einen Seite möchte man sich selber verändern und auf der anderen Seite hat man halt da auch seine Verpflichtungen. Ja. Also vor 10, 15 Jahren wäre sicher einiges noch einfacher gewesen für dich, sich zu verändern als heute. Ja, sicher. Was wären denn so deine Wünsche, wenn du dich verändern würdest wollen? Wenn, nehmen wir mal an, die Mutter wäre jetzt weit weg und, also ganz gesund und weit weg, die jetzt nicht so nah in deinem Leben wäre. Was würdest du tun? Was hättest du gerne? Ja gut, ich habe schon manches Mal halt gesagt, dass man mal irgendwie in Amerika rumfährt mit dem Wohnmobil oder so. Mhm. Aber naja, gut, zurzeit bin ich auf Amerika auch nicht so gut zu sprechen. Mhm. Gut, das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema, ja. Also du würdest gerne schon mal eine Reise machen und dann auch alleine eine Reise machen? Ja, könnte ruhig jemand dabei sein. Aber nicht die Mama dann? Nein. Hast du denn einen Freundeskreis oder Freunde? Wenig. Fühlst du dich denn so in deinem Leben eigentlich wohl oder eigentlich eher zunehmend unwohl? Ja, jeder Zustand hat Vor- und Nachteile. Ne? Das hat alles zwei Seiten. Das ist jetzt nicht die Antwort auf meine Frage. Das ist mir klar, dass alles immer zwei Seiten hat. Es gibt Sachen, da fühlt man sich wohl und es gibt halt auch Dinge, wo man sich nicht wohl fühlt. Bist du ein glücklicher Mensch? Würde ich jetzt verneinen. Mhm. Was würde fehlen am Glück? Zum Glück? Ja, zum Beispiel eine Frau. Eine Beziehung. Mit der man zufrieden ist. Mhm. Hast du denn überhaupt noch Chancen, Alexander, Frauen kennenzulernen? Ja, also ich habe den Eindruck, meine Chancen sind in 20 Jahren vielleicht noch besser. So. Wie, in 20 Jahren? Ja, wenn ich so in meiner Nachbarschaft rumguck, die 60-jährigen Witwer, die sind sofort wieder, sind die... Unter der Haube. Ja, das geht erstaunlich schnell. Gehst du denn so alleine auch schon mal irgendwo hin, ins Kino oder in die Kneipe? Ja gut, ich bin jahrzehntelang auch in Kneipen gegangen, Disco und so weiter und so fort, aber das habe ich mir jetzt die letzten zwei Jahre auch abgewöhnt, weil man da sitzt man auch nur im Qualm rum und führt zu nichts, außer zu Spesen. Also, Alexander, der auch von sich sagt, ich bin ein Muttersöhnchen mit ambivalentem Gefühl, richtig glücklich ist er nicht, aber die Mutter ist halt auch so zunehmend, wird sie kranker und ist pflegebedürftig vielleicht in gewisser Weise schon und da ist es sehr schwierig, halt sich davon zu lösen. Ich danke für deinen Anruf und für deine Offenheit, Alexander. Gut, ja. Auf Wiederhören. Tschüss. 1:31 und 41 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Und 37 Sekunden. Jetzt fahren wir die Musik mal weg. Das war gerade sehr lustig. Das muss ich den Radiozuschauern erklären. Mein Redakteur Wolfgang Spielkowski kam gerade hier rein in mein Studio und sagt, erschreck jetzt mal nicht. Ich muss mal über die Kameralinse wischen. Wir haben ein ganz schrecklich verschwommenes Bild. Haben wir das? Ich weiß es gar nicht. Auf meinem Monitor sehe ich das gar nicht so. Ich muss ja mal ein bisschen wischen. Und dann hat er gerade mit einem Kleenex-Tuch oder was auch immer hier ein bisschen gewischt. Ich hoffe, dass ihr das uns jetzt besser empfangen könnt. Sonst ist die Kamera kaputt oder die Leitung, weiß was ich. Also hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian und heute Nacht heißt unser Thema Mamasöhnchen. Ich möchte mit Mamasöhnchen sprechen und ich möchte mit Frauen sprechen, die Mamasöhnchen haben. Sei es mit Müttern oder sei es mit Partnerinnen oder vielleicht auch mit Schwulen, die ein Mamasöhnchen als Partner haben und damit auch vielleicht eher nicht so ganz klarkommen. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Joachim ist da. Joachim, 21 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen Morgen, Domian. Ich bin's. Ja, ja du Joachim. Bist es. Der Joachim, genau. Ja, ich wollte nur sagen, ich bin auch Muttersöhnchen, bin dazu erzogen worden. Das ist ja meistens so. Ja. Von klein auf, sag ich mal, ging sie schon los mit 13, 14. Sag ich mal, dass meine Mutter mir immer die Klamotten rausgelegt hat, die ich morgen in der Schule angezogen habe. Oh, das ist sehr ätzend in dem Alter, ne? Das ist furchtbar. Ja. Und vor allen Dingen, man kann ja wirklich nie seinen eigenen Stil entwickeln. Mhm. Und ich habe heute noch keine Ahnung, oder ich sag mal selber, ich könnte mich gar nicht selber kleiden, es würde wahrscheinlich farblich gar nicht zueinander passen. Bist du denn auch immer noch wohnst du bei deiner Mutter immer noch? Ich wohne bei meiner Mutter, ja. Gibt's den Vater noch? Den Vater gibt's auch noch, ja. Aber der hält sich zurück und steht auch letztendlich... Der hält sich zurück. Und sie hat die Hosen an auch. Genau, ja. Und das ist auch zum Beispiel so, es ist ja auf der einen Seite lieb, auf der anderen Seite geht es mir tierisch auf die Säcke, sag ich mal. Ne? Ja. Ich finde es lieb, dass ich jeden Abend kriege einen guten Nachtkuss. Werde morgens geweckt vor der Arbeit, nicht vom Mecker, sondern vom Kuss der Mutter, die dann guten Morgen sagt, mir die Brote schmiert, mir Brote mitgibt. Das ist ja alles voll lieb. Moment. Morgens kommt deine Mama ans Bett und gibt dir einen Kuss, einen guten Morgenkuss. Und sagt dann, guten Morgen, Schatz, auf den. Wohin gibt sie dir den Kuss? Auf die Backe. Auf die Backe. Und somit verabschiedet sie dich auch abends. Wenn genau, sie packt und sagt, schlaf gut, mein Schatz. Ich finde, in dem Alter ist man ja kein Schatz mehr mit 21. Nee, doch vielleicht für jemand anderes, aber nicht so für die Mama. Ne? Zumindest nicht so für Küsschen hier, Küsschen da. Genau. Und da kommen wir nämlich auf den nächsten Punkt mal zu sprechen. Ja. Freundinnen, ein ganz heikles Thema. Ja, erzähl. Wenn ich eine Freundin mit heimbringe, wenn die nicht auf Anhieb meiner Mutter nicht gefällt, dann ekelt die innerhalb von ein paar Tagen aus dem Haus. Dann verhält die sich so, dass ich machen kann, was ich will, dann verlässt sie mich. Gab es denn schon mal eine längere Beziehung in deinem Leben? Ja, es gab eine, die wurde auch von meiner Mutter abgöttisch geliebt. Das war Traum von meiner Mutter. Da ging es so weit, dass meine Mutter der für jeden Morgen ans Bett, wenn die am Wochenende hier geschlafen hat, Frühstück ans Bett gebracht hat. Ah. Das war der genaue andere Fall, aber sonst... Also du bekamst ein Küsschen und die Freundin... Nein, dann hat sie natürlich kein Küsschen gegeben. Okay, aber ihr beide habt Frühstück bekommen. Genau. Und es hat ja auch nichts ausgemacht, wenn die Freundin dann bei euch in der Wohnung geschlafen hat und ihr vielleicht... Nee, das hat ja nichts ausgemacht. Bei den anderen war sie mal eifersüchtig, bei der komischerweise nicht. Einmal ist das bisher passiert, dass sie genau. Wohlwollend war. Genau. Ja. Bist du denn auch Einzelkind? Ich habe zwei Schwestern und zu denen verhält sich total anders. Die kriegen keinen guten Nachtküssen, das finde ich... Nicht in Ordnung. Eine Schwester, die 16-Jährige, die kann zum Beispiel nachts um 1 Uhr heimkommen, das ist meiner Mutter egal, obwohl es ein Mädchen ist. Wenn ich nachts um 2 Uhr heimkomme am Wochenende, dann sitzt die meine Mutter auf dem Bett, macht sich Sorgen und ich sage, warum kommst du so spät heim, ich habe mir Sorgen gemacht. Das ist ja nur oft so, dass es so ein sehr enges oder besonderes Verhältnis gibt zwischen Müttern und Söhnen. Ne? Und dass die Söhne dann entsprechend wirklich völlig überzogen, auch erzogen werden. Ich war zum Beispiel mit der Mutter allein im Urlaub, 99. Mhm. Mallorca, Palma de Mallorca, habe ich gedacht, machst du mir einen schönen Urlaub. Es war so gewesen, wir waren einmal zusammen am Ballermann, alleine konnte ich nie weggehen, wir waren zusammen essen. Mhm. Dann abends hat die gesagt, wir lassen zum Hotel gehen, schlafen, hatten natürlich noch ein Doppelzimmer. Mhm. Konnte ich abends eine ausbüchsen, das heißt, der ganze Urlaub war für den Arsch. Nie wieder fast mit meiner Mutter in Urlaub. Aber ja, das hättest du ja doch vorher denken können. Wieso hast du dich darauf eingelassen? Ich habe gehofft, dass meine Mutter dann auch mal dann abends heimgeht und sagt, Junge, geh mal alleine auf die Piste. Aber dann hat sie nicht gesagt. Dann habe ich gesagt, Mutter, lass mich doch mal alleine weg. Nö, ich könnte sie auch nicht alleine lassen, heißt es dann. Dann kriege ich Vorwürfe gemacht. Ja, ja. Und dann hat man ja auch ein schlechtes Gewissen. Kontrolliert sie denn so auch sehr, was du im Privatleben so machst? Wohin du gehst, mit wem du dich triffst, wie lange du wegbleibst und so? Das ist auch alles... Hundertprozentig richtig. Hundertprozentig. Mhm. Was machst du vom Beruf? Ich bin Bankkaufmann. Und du hast auch einen Job im Moment? Ja, sicher. Jetzt frage ich mich natürlich die ganze Zeit, Joachim, wo du das so kritisch siehst. Und du hast sogar einen Job und verdienst wahrscheinlich sogar ganz gut Kohle. Warum ziehst du nicht aus? Ja, ich sag mal, auf der anderen Seite, wenn ich lieber 3-4 Tage los bin, ne, dann vermisst man sie auch. Man ist ja so erzogen. Weil du bequem... Auch ohne nicht klarkommst. Joachim, weil du bequem geworden bist dadurch. Ich glaube es auch. Ja. Keiner schmiert mir die Brote, keiner sagt mir Guten Morgen, keiner sagt mir Tschö, wenn ich auf die Arbeit gehe. Ja. Man vermisst was im Leben. Ja, aber im Gegensatz zu Toni vorhin, falls ob du den mitbekommen hast, der mit dem Porsche, bei dir ist es ja der große Unterschied, dass du dich dann eigentlich nie wohlfühlst. Und du auch so Ansätze hast, vielleicht da was zu verändern. Und wenn du was verändern willst, musst du natürlich auch ein bisschen dieses harte Brot dann kauen, dass es Unannehmlichkeiten gibt und du halt dein eigenes Leben auch in die Hand nimmst. Ja, ich glaube, auf der anderen Seite denke ich, ich würde meiner Mutter wehtun. Die könnte aber das verkraften, wenn ich ausziehen würde. Das würde ihr verdammt wehtun. Ja, das soll ja auch wehtun. Und die verkraftet das schon. Ja, weiß ich nicht. Nur indem du ihr wehtust, kannst du diese Lösung und diese Abnabelung auch schaffen. Und wie alt ist deine Mutter jetzt? Die ist 44. Ja, das ist ja noch ein gutes Alter. Wir hatten ja gerade auch den Fall, je älter dann die Eltern oder die Mütter werden, desto schwieriger ist es ja unter Umständen, sich zu lösen. Wenn da noch Krankheiten hinzukommen oder wenn man sie nicht so sehr belasten kann seelisch. Jetzt bist du in dem Alter eigentlich, Joachim, mit 21, wo du ganz, ganz radikal brechen müsstest und dein eigenes Leben gestalten solltest. Ja, ich könnte aber nicht von heute auf morgen alleine Leben führen. Wie gesagt, jetzt kriege ich meinen Anzug, ich kriege alles gebügelt. Ich bin noch nicht mal fähig zu bügeln, ich bin nicht fähig zu kochen. Ich würde untergehen alleine. Nee, ach, so schnell geht man nicht unter. Was meinst du, das kann man alles lernen? Man kann lernen bügeln, man kann lernen kochen, man kann auch lernen, sich eine Wohnung einzurichten. Ich kann jetzt zu meiner Mutter gehen und sagen, bring mir bügeln frei, dann riecht die direkt Verdacht. Dann kaufst du dir ein Bügeleisen und fängst einfach mal an zu bügeln. So habe ich es auch gemacht. Oder lässt es dir mal von irgendjemandem, von einer Freundin oder so zeigen. Nein, das allererste ist, du musst dir eine eigene Wohnung besorgen. Das ist der erste Schritt. Ach, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ja, dann darfst du auch nicht rumjammern. Ich meine, dir ist ja eigentlich vollkommen klar, was für eine Auswirkung das auf dein Leben hat. Und dass es eine schlechte Auswirkung ist. Ja, vor allem, irgendwann muss man ja einen Absprung schaffen. Ja. Das habe ich mir auch schon überlegt. Ja, ne? Dann kann ich es auch noch mit 28 schaffen. Dann wird es noch viel, viel, viel schlimmer für dich, Joachim. Wenn du jetzt in dieser Zeit noch jahrelang bei deiner Mutter bist und dich so quasi im goldenen Käfig deiner Mutter aufhältst, wird der Absprung und die Eigenständigkeit viel schwieriger, wenn du fast 30 bist. Glaubst du mir, ich bin ganz sicher. Wie gesagt, es geht ja eigentlich immer. Ich finde es ja auch lieb, wenn die sich schon Sorgen macht. Aber was mich am meisten mittlerweile nervt, ist, dass jede Beziehung durch die Brüche geht. So. Indem sie die nicht grüßt, indem sie sagt, so, die hat ihr Hausverbot, die schläft hier nicht, die kocht nicht für die. Aber das ist doch das, ist doch das schlagende Argument, Joachim. Wo du wirklich alle Leute auf deiner Seite auch hast. Dass du dich von deiner Mutter lösen musst. Das ist unglaublich, was deine Mutter letztendlich macht. Und wenn sie dich wirklich ganz, ganz, ganz groß lieben würde, würde sie sogar darauf bestehen, komm Junge, jetzt versuch mal dein eigenes Leben zu führen. Die krallt dich natürlich, so wie viele Mütter sind. Die krallt dich an sich. So ist das. Ja, natürlich ist da auch immer viel Gutes bei und auch lieb gemeint und so, aber es ist doch viel Egoismus deiner Mutter dabei. Weil sie will einfach dich in der Hand haben und dich hier so weiter formen und Macht über dich haben, wie sie das schon seit 21 Jahren jetzt hat. Das ist das Ding. Und wenn du sagst, ich verletze sie oder ich tue ihr weh, wenn ich jetzt ein bisschen härter auftrete, ja, in Gottes Namen, dann tue ihr weh. Das ist auch richtig so. Mhm. Finde ich. Gut. Meine Meinung, auf Wiederhören. Ja, bedanke mich. Tschüss, Joachim. Wiederhören. Alles Gute, ciao. Thomas, 35 Jahre alt, noch ein Muttersöhnchen, hallo. Ja, guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Ja, also ich kann eigentlich nicht sagen, dass ich ein Muttersöhnchen bin. Ich glaube, in den Augen meiner Schwester bin ich ein Muttersöhnchen. Ich will dich mal eben kurz was ganz anderes fragen. Siehst du mich im Fernsehen? Ich sehe dich im Fernsehen. Ist das Bild klar? Das war auch vorher schon klar, fand ich. Dann ist der Kontrollmonitor bei uns in der Regie vielleicht kaputt. Ja, vielleicht hat der ein Regieassistent seine Kontaktlinsen rausgenommen, weiß ich nicht. Kann vielleicht auch sein. Also hier ist alles in Ordnung, ihr Lieben. Gut. Also man kann nicht gut und scharf sehen. So will ich das. Thomas, jetzt nochmal von vorne. Jetzt habe ich gerade gar nicht richtig zugehört. Also du bist eigentlich kein Muttersöhnchen. Ja, also so fühle ich mich nicht. Also obwohl für meine Mutter ist für mich das Größte und ist auch meine beste Freundin. Mhm. Und ich habe noch eine Schwester, die ist 5 Jahre älter. Mhm. Und in ihren Augen bin ich, glaube ich, ein Muttersöhnchen. Mhm. Warum in ihren Augen? Was wirft sie dir denn vor oder warum sagt sie das? Also ich muss sagen, mein Vater ist 97 gestorben. Mhm. Und ich habe auch noch bis ich 28 war zu Hause gewohnt bei meinen Eltern. Aber jetzt nicht mal bei der Mutter im Moment? Nee, ich wohne alleine. Ja. Und es war halt immer so, dass meine Mutter eigentlich immer für mich da war und auch genauso die Sachen gemacht hat, wie mein Vorgänger erzählt hat, mit Brote schmieren und das hat sie und Essen kochen und immer dieses Nachfragen, hast du auch was gegessen? Und es ist jetzt auch noch so, dass sie mich dann halt anruft und fragt, hast du denn schon was gegessen? Ich glaube, es ist auch immer sehr schwer, so eine Grenze zu ziehen. Das ist ja auch nett, wenn Eltern das fragen. Und es ist auch nett, wenn Eltern sich um die Kinder kümmern. Ne? Ich glaube, es ist theoretisch sehr schwer, so eine Grenze zu formulieren. Ja, das glaube ich auch. Aber wenn das so weit geht, wie gerade, was Joachim erzählt hat, von wegen, das finde ich schon komisch, mit dem guten Morgenküsschen, guten Nachtküsschen und wenn die Freundinnen nicht nach Hause kommen dürfen und so weiter. Ja, das ist schon ein bisschen extrem, finde ich auch. Mhm. Also so ist unser Verhältnis auch nicht. Also wir können uns alles erzählen und telefonieren auch fast täglich, manchmal sogar mehrmals, wenn es einfach nur kurz ist, um mal eben zu erzählen, was man so erlebt hat. Mhm. Und mischt sich denn deine Mutter auch sehr, ich meine, das ist ja immer so ein Kriterium, wo ich denke, da hart ist, das darf nicht sein, mischt sie sich sehr in dein Privatleben ein? Also als Einmischen finde ich das eigentlich nicht. Also ich erzähle dir, wie gesagt, ich bin schwul, muss ich dir mal eben erzählen. Mhm. Habe ich mir fast gedacht. Hast du dir gedacht? Ja, habe ich mir. Und also wenn ich jemanden kennenlerne oder so, ich erzähle dir das auch, aber sie mischt sich da nicht ein. Hat denn deine Mutter damals cool reagiert, als du sagtest, ich bin schwul, oder war es ein Drama? Ich sag mal, sie hat schon geweint und hat erstmal den Fehler bei sich gesucht. Ich glaube, so reagieren aber viele Mütter, wenn sie es erfahren und was sie denn falsch gemacht hat. Mhm. Aber inzwischen kann sie da eigentlich ganz gut mit umgehen. Es gibt ja auch Mütter von Schwulen, die eigentlich ganz froh sind, dass ihre Söhne schwul sind, weil sie deshalb keine Nebenbuhlerin haben, keine weibliche Konkurrenz. Ist deine Mutter vielleicht auch so in die Richtung gestrickt? Das kann ich mir vielleicht vorstellen, obwohl sie auch vor 2 Tagen zu mir gesagt hat, dass es schade ist, dass ich schwul bin, dass sie sich doch wünscht, vielleicht nochmal irgendwie so ein kleines Enkelkind von mir zu haben, obwohl sie halt 2 Enkelkinder hat, aber um halt einfach ein Enkelkind von dem Sohn zu haben. Also so wie du das jetzt schilderst, ist das wirklich eher so die Kategorie dicke, fette Freunde. Ne? Meine Mama ist meine beste Freundin. Ja. Aber dennoch, deine Schwester benutzt dieses Wort Mamasöhnchen. Sag mir doch vielleicht noch 1, 2, 3 Beispiele, wie die Schwester das begründet. Ja, das ist zum Beispiel jetzt so, also der Spieß, sag ich mal, hat sich so ein bisschen umgedreht. Ich weiß gar nicht, wie man dann so eine Mutter nennen soll. Es ist so, seitdem mein Vater tot ist, mache ich halt auch viele Sachen für meine Mutter. Mhm. Weil ich hänge halt total doll an ihr, wie an meinem Vater halt auch. Und es ist so, dass ich zum Beispiel Teile ihrer Wäsche wasche und ihr bei der Hausarbeit helfe und ihre Gardinenwäsche, Fenster putze. Ach, das machst du denn für sie? Das ist ja auch wiederum nicht typisch Muttersöhnchen. Also das typische Muttersöhnchen lässt sich ja bedienen und betutteln, ne? Ja, das, ich meine, das macht sie bei mir auch, aber bei uns ist es halt so ein Geben und Nehmen. Wenn ich bei ihr bin, dann und irgendwie von der Arbeit komme und ich liege auf der Couch oder so, dann deckt sie mich auch zu. Das muss sie ja zugeben, das macht sie auch bei mir. Wie nah seid ihr euch denn körperlich? Fasst sie dich auch an? Streichelt sie dich? Massiert sie dich, wenn du vielleicht erschöpft auf der Couch liegst? Gibt's sowas auch? Nee, also wir nehmen uns ganz normal in den Arm und küssen uns auch auf die Wange. Ich denke mal, das ist ganz normal so. Obwohl ich ihr auch schon mal den Rücken massiere, wenn sie Rückenschmerzen hat. Aber meine Schwester macht das halt daran fest, so, ich glaube, das ist so ein bisschen Eifersucht. Ich wollte mal sagen, vielleicht ist es auch ein bisschen Neid und Eifersucht, dass ihr beide gut miteinander könnt. Ja. Vielleicht könnt ihr besser eben miteinander als deine Schwester und sie. Ja, ja, das ist, also sie hatte ein besseres Verhältnis mit meinem Vater, meine Schwester. Und das ist halt so, das war nun Gott sei Dank einmal so, dass sie das mitgekriegt hatte, dass ich ihr halt die Wäsche nach Hause gebracht hatte und dann war sie auch noch gebügelt von mir. Und dann hat sie gesagt, also Mama macht bald gar nichts mehr, die sitzt dann noch auf der Couch rum. Ach so. Also du kannst bügeln. Ich kann bügeln. Und das ich ist kann auch kochen und backen und und das ist auch gar nicht so schwer, ne? Das kann der Joachim auch lernen, wenn er will. Ja klar, ich weiß sowieso nicht, warum er das noch längst nicht gelernt hat. Also wenn er es wirklich selber will, dann hätte er es schon längst machen können. Ich muss sagen, ich hasse das auch, diese Bügelei. Ich habe immer die ganzen verknubbelten, frisch gewaschenen Hemden im Kleiderschrank hängen und bügel die immer erst dann und einzeln, wenn ich eins brauche. Ja, für mich mache ich das aus. Also meine Lieblingsbeschäftigung ist das auch nicht. Ja. Würdest du denn mit deiner Mama auch so in Urlaub fahren? Oder habt ihr das gar schon gemacht? Nee, haben wir noch nicht gemacht, aber könnte ich mir auch vorstellen, klar. Und das wäre für dich von vornherein klar, dass das nicht nervig wäre, sondern das wäre ein schönes Erlebnis zu zweit. Ja, also wir unternehmen auch so zusammen viel und ja, verstehen uns da recht gut. Also ich glaube nicht, dass du Muttersöhnchen bist. Klingt nicht so. Klingt einfach, dass ihr einfach eine super tolle Beziehung habt. Ja. Was ja sehr beneidenswert ist, wenn das so wunderbar klappt. Ja. Ein guter Kumpel, eine gute Freundin. Genau. Ja. Schön, dass du angerufen hast, Thomas. Ja, nicht zu danken. Alles Gute, tschüss. Dir auch, tschüss. Danke. Ramona, jetzt haben wir wieder eine Frau. Die ist die war 35 und die Leitung ist fort. Jetzt frage ich meine Regie, wen ich jetzt nehmen soll. Michael, 28 Jahre alt, guten Morgen. Richtig, guten Morgen, Domian. Ja. Wie geht's dir? Danke. Und selbst? Mir geht's eigentlich persönlich sehr gut. Hauptsache. Also zum Thema. Du bist du auch ein Muttersöhnchen? Ja, bin ich schon, ja. Ein bekennendes Muttersöhnchen? Ja, schon, ja. Erzähl mal, wie es bei euch so zugeht. Wie es einfach zugeht, ja. Ist ganz einfach. Also bei mir ist es so, ich bin, wie gesagt, Muttersöhnchen wie Mamasöhnchen, ja? Mutter wie Mamasöhnchen. Du wohnst auch bei deiner Mutter. Richtig. Du wohnst noch, mit 28 bei der Mutter. Natürlich, ja. Und der Vater wohnt ja auch mit in der Familie? Bitte? Der Vater, wohnt der auch mit in der Familie? Er wohnt mit in der Familie, natürlich, klar. Aber der hat auch wahrscheinlich nicht so viel zu melden. Richtig, genau, so. Weil die Mutter halt der Chef ist. Die Mutter ist Chef und du bist Einzelkind. Richtig, ganz genau. Ja? Ja. Was machst du vom Beruf? Ich bin von Beruf Kunststoffformgeber. Was für ein Geber? Kunststoffformgeber. Kunststoffformgeber. Also Chemikant, so was auf die Richtung. Chemikant, ja. Ja. Und lässt auch alles so, lässt dich so nach Strich und Faden verwöhnen von der Mama. Natürlich. Die kocht, die putzt dein Kinderzimmer zu Hause. Ja, klar, natürlich. Die bügelt deine Wäsche. Ja, klar. Ja, du musst deine Hände nicht selber bügeln. Ja, richtig. Gibst du denn Geld zu Hause ab? Nein. Ach, du gibst... Nie gemacht. Ach. Noch nie. Sind deine Eltern denn so wohlhabend? Das Land, das was sie haben. Also so reich sind sie nicht. Nö, das ist aber sie kaufen dein Essen auch noch von ihrem Geld. Richtig, ganz genau. Und du futterst dich dann so durch zu Hause? Ja, ganz genau. Ja, ganz genau. So, so ist das so Problem, ist es. Was machst du denn mit deinem Geld? Du verdienst ja auch noch. Nee, es hat damit was zu tun. Ich habe, wie ich noch jung war, ja, 12, 13, habe ich locker meine zwischen 1.000-1.500 Mark im Monat gehabt. Ja? Wie, von wem? Von hab den... Ich selber verdient. Ach, du selbst verdient? Ja. Wie, in dem Alter schon? Natürlich, klar. Als was? Ich habe meinen Vater früher Automaten aufgestellt, Pistazienautomaten, Nussautomaten in Gaststätten und später habe ich Spielautomaten aufgestellt. Das hat sich so langsam alles, bin ich größer geworden. Ja, ja. Und das Problem dabei war halt, dass ich irgendwann halt irgendwas erreicht habe, ja, bis mit 20, wo ich irgendwann nicht mehr weitergekommen bin. Wo ich gesagt habe, jetzt ist die Grenze erreicht, jetzt geht's nicht mehr. Wo ich jetzt momentan ein Problem damit habe, damit. Du sprichst ein Rätsel, das verstehe ich jetzt nicht. Du hast was erreicht, finanziell erreicht, meinst du? Ja, richtig. Jetzt habe ich damit ein Problem, damit jetzt umzugehen. Das heißt, du hast richtig viel Kohle und weißt nicht, wie du damit umgehen sollst? Nein, ich habe so bis 22, wie ich 22 war, war das Geschäft auf einmal vorbei. Ja. Weg. Ja. Und jetzt habe ich das Problem damit, dass ich das, was ich, wie ich früher gelebt habe, gern leben würde. Ach so, du lebst über deine Verhältnisse. Richtig, ganz genau. Und deshalb verpasst du dein ganzes Geld für deine Privatlustbarkeiten. Richtig. Und kannst zu Hause nichts ausgeben, abgeben. Richtig. Für was gibst du denn dein Geld so aus? Für was? Mhm. Für Drogen. Für Drogen? Alkohol, was denn für Drogen? Klamotten. Was denn für Drogen? Kokain, Heroin, alles. Mhm. Alles, was geht. Und da gelingt es dir auch noch, deinen Job nebenher jetzt durchzuführen? Nee, das habe ich eurem Bekannten gesagt, ich gehe morgen auf Entgiftung. Du gehst morgen auf Entgiftung? Ja. Aber du hast bisher auch gearbeitet? Bisher habe ich gearbeitet, ja. Und hast dich jetzt entschieden, dass du in diese Drogenentgiftung gehst? Nee, das ist nicht rein, also das ist Alkoholentgiftung. Eine was denn? Ich habe Probleme eher mit Alkohol wie mit Drogen. Ach so. Früher halt viel in Diskotheken rumgezogen bin. Also da kommen jetzt aber ganz viele Probleme aufeinander, ne? Ja, also Drogenabhängigkeit und die sehr komplizierten oder ungewöhnlichen Familienverhältnisse. Richtig, ganz genau. Gut, dann nehmen wir das jetzt mal zur Kenntnis, dass du morgen zur Entgiftung gehst und vertiefen das mal nicht weiter und kommen nochmal zum Hauptthema, nämlich Muttersöhnchen oder Mamasöhnchen zurück. Ja, richtig. Wie ist das denn, das kriegt doch dann deine Mutter auch mit, dass du so viel getrunken hast oder Drogen. Wie hat sie sich denn da dazu dann gestellt? Die hat absolut alles abgewehrt bei mir. Die hat mir, wenn ich Alkohol irgendwie besessen habe, mir ausgeleert, wenn es hart sein müssen. Ausgeleert? Ja. Ach so. Ja. Mhm. Das heißt, sie wollte das nicht, aber du hast dich nicht um ihre Meinung da geschert. Nein, habe ich nicht. Wie sieht es denn bei dir aus? Wir haben ja gerade oft darüber gesprochen, dass Mütter dann auch sehr reinfunken so in das erotische Leben, in das Liebesleben der Jungs. Wie sieht denn das bei dir aus? Also das hat versucht, meine Mutter hat gemeint, so irgendwann einmal halt, dass halt mehrere Frauen bei mir waren und also eine Zeit lang. Aber das Problem hat bei mir echt bei einer bestimmten Frau angefangen, wo ich das Problem gehabt habe mit ihr, dass ich irgendwann versucht habe, das Problem mit ihr zu beenden. Also wie das Problem, also ich war mit einer Frau 3,5 Jahre zusammen, Und das hat die Mutter dann hingenommen, also das war nicht das Problem? Nein, das hat mit meiner Mutter nicht viel zu tun. Aber ja, also da lässt sie dir freie Hand und das ist egal. Was willst du denn machen? Ich denke, ich bin alt genug dazu. Ja gut, aber wir haben das ja gerade gehört. Der psychische Druck von Müttern kann sehr groß sein. Warum wohnst du nur bei deinen Eltern noch oder bei deiner Mutter? Weil das Leben so bequem ist und billiger ist? Nö, ich hätte zwar auf meiner die ganze Zeit bei meiner Freundin wohnen können, aber das Problem ist dabei, weil mir macht es Spaß, zu Hause zu wohnen, weil meine Mutter ist 72, mein Vater ist 66 und ich bin 28. Mhm. Also kann ich ungefähr vorstellen, wie alt meine Mutter ist, dass eine Relation zwischendrin fehlt, also Generation. Warum macht dir das denn besonders Spaß? Was mir daran Spaß macht, um das zwischenrein gerade das zu kapieren, warum das Problem, ich muss versuchen, das Problem zu lösen. Also ich glaube ja fast, dass es dir Spaß macht, weil es für dich so einfach alles ist. Deine Mutter? Nee, es ist nicht einfach. Was ist denn schwierig daran? Das schwierig ist daran, dass eine Generation zwischendrin fehlt. Ach so. Aber dennoch verstehe ich da nicht, wieso du gerade gesagt hast, es macht dir Spaß. Warum ziehst du nicht aus? Warum? Hm? Weil, ob ich jetzt zu meiner Freundin ziehe oder ob ich jetzt zu Hause wohne, für mich selber ist. Wenn ich jetzt zu meiner Freundin ziehe, zahle ich trotzdem nichts. Gut, das überzeugt mich jetzt noch nicht so ganz, aber was sagt dir deine Freundin dazu, wenn du so mutterorientiert bist und immer zu Hause nur... Die hält überhaupt nichts davon. Die hält gar nichts davon. Die hasst es. Ah ja. Und das überzeugt dich auch nicht zu sagen, gut, dann gebe ich jetzt mal nach und stelle mich auf eigene Füße mit fast 30. Ja, richtig, hast du recht im Endeffekt. Mhm. Aber bei ihr ist es halt so, dass sie halt mit, wenn ich überlege, 500 Mark Miete und hat 150 Quadratmeter, dann passt es einfach, denke ich mal. Aber irgendwo ist da ein Problem in der Luft für dich, ne? Ja, richtig. Ja. Und deshalb, das habe ich jetzt auch schon verstanden, das müssen wir jetzt auch nicht weiter hier erörtern, würde ich dir gerne vorschlagen, dass du mit meiner Psychologin mal ein paar Worte redest. Ja, das werde ich wahrscheinlich morgen ja auch machen. Ja, ne, das kannst du gleich jetzt machen, nämlich ja? indem du auflegst und dann ruft dich meine Psychologin, die Heide, ist das heute Nacht, ruft dich gleich an. Ja, das finde ich okay. Okay, alles Gute. Okay, ich bedanke mich. Tschüss. Bei dir. Ja, ciao. Frank, 42 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Frank. Guten Abend, Domian. Also, ich muss, ich falle hier bald um. Wenn ich das höre. Vor allem, wenn du die Geschichte mit dem Porsche hörst, ne? Ja, nein, nicht mit dem Porsche. Wenn ich mir anhöre, dass das 27-jährige Männer sich von der Mama mit dem Küsschen wecken lassen, dann sitze ich hier und... Ich möchte, Frank, ich möchte nicht wissen, wie viel 40-jährige Männer das vielleicht auch noch machen. Oder 40-jährige. Ne? Ich habe jetzt gerade nur die ganze Sache mit dem 27-jährigen. Ja. Und da also, habe ich hier gesessen und habe gedacht, mein Gott, was passiert, wenn diese Leute mal, wie soll ich sagen, einen One-Night-Stand haben und wirklich daraus was entstehen sollten, sprich, die müssten irgendwann mal eine Familie gründen. Was ist dann? Manch eine Familie ist dann natürlich auch schon dadurch wieder kaputt gegangen, weil die Mütter so einen großen Einfluss ausüben und ihren Willen durchsetzen wollen. Ich höre aber aus der Haltung bei dir, dass du alles andere als ein Muttersöhnchen bist, oder? Oder warum hast du angerufen? Weil ich mich tierisch aufgeregt habe. Ach so. Ich habe mich wahnsinnig aufgeregt. Ich gucke und höre dich aber jeden Abend. Ja. Und ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann es absolut nicht nachvollziehen. Wie Männer auch noch in... Wobei ich mich dann eigentlich immer noch frage, wer ist jetzt... Ist das krank oder wer ist jetzt der Kranke? Ich weiß das auch nicht. Also ich glaube, dass beide eine große Schuld tragen. Aber die größere Schuld tragen vielleicht noch mehr die Frauen, die Mütter, weil die Erziehung so forciert haben. Dass die Jungs quasi in diese Rolle hinein gedrückt haben. Und es ist natürlich dann sehr schwer für einen jungen Mann, da so viel innere Kraft aufzuwenden und zu sagen, nein, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Aber warum? Jugendliche müssen sich doch erstmal entwickeln. Die müssen doch eigentlich mal ihren Weg anfangen zu lernen, ja, zu gehen und zu machen. So, und dann werden die doch, ich kann mir das einfach nur so vorstellen, dass die von ihren Müttern dann unterdrückt werden. Ja, so sehe ich das auch. Ja? Dass die Erziehung gar nicht so angelegt ist, dass die Jungs sich frei entfalten können, sondern die Erziehung ist angelegt, dass die Jungs so lange wie möglich bei den Frauen bleiben, damit sie eben so lange Einfluss ausüben können, wie nur irgend möglich. Ja, aber die werden doch nicht isoliert groß. Die werden doch nicht isoliert, wachsen die doch nicht auf. Da muss doch der Freundeskreis, der muss das doch mitkriegen. Da muss doch sagen, mein lieber Freund, was du da machst, das ist doch nicht normal. Ich glaube ja auch, dass diese Leute, diese Männer im Freundeskreis einen schweren Stand haben. Die meisten, mit denen ich gerade gesprochen habe, die hatten ja auch gar keinen richtigen Freundeskreis. Und da werden dann vielleicht auch gehänselt im Freundeskreis und dann löst sich das ja auch auf. Die werden sich hinterher, glaube ich, doch wohl sehr wohl. Also wenn ich jetzt einen Kollegen hätte oder einen Freund hätte, der alles erst mit der Mama bespricht, ob wir uns heute ein Bier trinken gehen. Oder ob wir. Kennst du so Leute, hast du Leute im Freundesbekanntenkreis, die so ähnlich sind? Ich kenne einen, ja. Und der hatte auch eine Freundin gehabt und die Mutter, die war auch dafür zuständig, dass diese Beziehung auseinandergegangen ist. Und die Mutter hat hinterher die Freundin bombardiert, also vom Alleredelsten. Ne? Guck mal, so viele Menschen, oder fast alle Menschen sind ja mehr oder weniger bestechlich. Und wenn du halt so aufwächst und dann immer geködert wirst mit all diesen Annehmlichkeiten, ist das vielleicht auch noch zu erklären, wie das dann läuft. Ich kenne eine ganze Menge von jüngeren Männern, die nun nicht so krass drauf sind wie die, von denen wir gerade hier gehört haben, aber die auch mit Anfang 20 noch schön brav zu Hause bei der Mama wohnen und sich ganz gut bedienen lassen. Ja, aber ich sage dann immer, mein Gott, Jungs, geht doch mal raus und macht euer eigenes Ding. Domian, was soll aus diesen Leuten werden, wenn die Mama mal irgendwann mal nicht mehr ist? Ja, das könnten vielleicht ganz... Das ist eine sehr gute Frage. Die erwachten vielleicht dann irgendwann genau... Die noch in tiefes schwarze Loch fallen. Nein, die erwachten diese Leistungen von ihren Ehefrauen. Und ich möchte dann nicht Ehefrau von so einem Mann sein, später mal. Das ist auch nicht schlecht, ne? Ja. Also dich hat es tierisch geärgert. Ja, ich habe also so ein Airbag habe ich hast, hier. Hast du Kinder? Ja, drei Stück. Drei Stück. Und hast du da ein Auge drauf? Drei Mädchen, Gott sei Dank. Achso, naja, es gibt auch, wie nennt man das dann? Mutter, Töchter, ne? Oder so ganz enges. Gibt das auch? Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Nein, aber ich stelle mir dann immer so einen gestandenen Mann vor. Mhm. Ne? Und ich meine, gut, die Jungs, die sind ja nicht gerade mal im pubertären Alter, mhm, oder was. Die sind ja, so wie ich mir das anhöre, 40. Ja, ja. Und noch älter. So, und jetzt mit Mama, ne? Also. Ging dir der Hut hoch. Frank, die Sendung ist gleich zu Ende. Du grüßt herzlich deine Familie von mir. Alles klar. Alles Gute, wiederhören. Tschüss. In der Technik war Michael Jansen. Morgen sind wir nicht im Fernsehen, aber wir sind im Radio bei 1 Live mit einer freien Themennacht. Und im Fernsehen sehen wir uns wieder übernächste Nacht, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Ich wünsche euch eine gute Nacht und sage Tschüss, bis morgen oder bis übermorgen. Bye, bye.